Während dank der beweglichen Grundanlage der Einfluss des Judentums auf die bildende Kunst bislang ein derartig geringer war, dass wir deren Besprechung in Geist und Judentum gänzlich vernachlässigen zu können vermeinten, hat sich doch heutigen Tags Zions Vorherrschaft auch auf diesem Gebiete derart geltend gemacht, dass wir seine Tätigkeit auch nach dieser Richtung hin hier wohl beachten und würdigen müssen. Es ist begreiflich, dass der darstellende Impressionismus bei jüdischen Geistern Teilnahme und Anhängerschaft finden musste. Ist doch für denjenigen, dem das Schauen nicht Tag aus Tag ein betriebene und gewohnte Tätigkeit fassenden Geistes bedeutet, dies intensive Erfassen des jeweiligen, höchst individuellen, völlig untypischen Einzelmomentes der Betrachtung dasjenige, was er als ein bewusst vorgenommenes und krampfhaft versuchtes seiner rastlosen Unstetheit abzuzwingen und abzuringen vermag, indes derjenige, in dessen Seelengrunde der Niederschlag mannigfachster gewohnter Fixationen nach einem Ergebnis, einen zusammenfassenden, einem ewig gültigen und gesetzmäßigen verlangt, vor der Willkürlichkeit und Zufälligkeit der Hingabe an die erste beste Impression zurückschaudert. Können wir mithin die Sucht nach der Impression als das Geistesphänomen desjenigen bezeichnen, der im bewussten Vorsatz, sich von alterwerbter Beweglichkeit zu fanatischem Hinstürzen auf ein jeweilig vorliegendes erstes schauendes Erlebnis entschließt, so ist hiermit der Anteil des Judentums an dieser Bewegung sattsam charakterisiert. Ganz anders aber im Dienste geheimer zionistischer Ziele steht die zweite bildnerische Geistesrichtung, von der heute so viel Wesens gemacht wird, der Expressionismus. Ganz abgesehen davon, dass Richtungen und Strömungen auf künstlerischem Gebiete gemeiniglich nichts anderes sind als der Zusammenschluss und die Vereinigung minderwertiger und halbproduktiver Köpfe, die sich auf diese Weise durch Programm und vorangetragene Fahne in einer GmbH wechselseitiger Förderung und Unterstützung aneinanderschließen und schwätzen, liegt doch im Expressionismus etwas Neues, ausgesprochen Zionistisches, das in diesem Zusammenhang näher beleuchtet werden muss. Jede bildnerische Darstellung besitzt zwei Komponenten, aus denen ihr Kunstwerk zusammengesetzt ist: die Wiedergabe des Objektes und deren Färbung, Deutung und Individualisierung durch die Eigenart, die Blickweise, den Charakter und die Weltanschauung des Künstlers. So bilden denn zur Erprobung jenes ersten wesentlichen, der mehr oder weniger gelungenen Wiedergabe der jeweiligen Objektgruppe, die dem Kunstwerk als Anregung, Motiv und Vorlage gedient hatte, die fixatorische Vergleichung zwischen Urbild und Abbild jene Kontrolle primärer Fixation und lebendigen Welterfassens, die einzig und allein ein Urteil über die objektive Wesenheit des Dargestellten ermöglicht. Der Expressionismus nun aber, der vorgibt, unabhängig von dem banalen und willkürlichen zufälliger Eindrücke, also der primären Fixation, und Ausdruck innersten Erlebens zu sein, wendet sich bewusst von allem ab, was eine vergleichende Kontrolle im Unmittelbaren ermöglichte, und öffnet hiermit einer verantwortungslosen, schwindelhaften, fantasielosen Fantastik Tür und Tor, ohne dass dem durch derartige irrsinnige Theorien vergewaltigten Beschauer gestattet wäre, dem Aberwitze eben durch die fixierende primäre Kontrolle mit Gegenständlichem, dem einzig sicheren Riegel vorzuschieben. So ist es denn sehr gut verständlich, was Zion mit der Propagierung all dieser Schwindelrichtungen in der bildenden Kunst anstrebt und auch bei entarteten, sekundären oder gar inversen Geistern aufs Schönste erreicht: das Wegfallen der Fixationsbewegung und Vergleichung von primär fixierten Außeneinheiten zum Kunstwerk und mithin die Lähmung und geradezu Ertötung aller primär fixierenden lebendigen Kraft im Wirtsvolke. Wer noch bestreiten mag, dass diese sogenannte Kunstrichtung anders als im Dienste des uns altvertrauten Verwirrens, Verdrehens und Beschwindelns beweglicher Welteroberung propagiert wird, wer etwa invers gewordene arische Geistigkeit allein für solche Entartung verantwortlich machte, der erfahre jene hochbedeutsame Tatsache, die, wenn wir nicht anders zur Beurteilung dieser Kunstrichtung besäßen als eben sie, genügen würde, den Expressionismus als die dem arischen Geiste von jüdischem Vernichtungswillen aufgezwungene Entartung zu entlarven. Da in Wien nach dem Umsturze die sozialistische Regierung ans Ruder kam, da war es diese Regierung, welche den beiden größten Künstlervereinigungen unserer Stadt, nämlich dem Künstlerhaus und der Sezession, kategorisch anbefahl, in ihren Ausstellungen auch dem Expressionismus Eingang zu gewähren, widrigenfalls die Ausstellungsgebäude geschlossen und anderen Zwecken dienstbar gemacht werden würden. Ist der Leser wirklich so harmlos zu glauben, dass diese Politiker, die von Kunst einen Schmarren verstehen und sich auch ansonsten den Teufel darum kümmern, aus anderen denn aus politischen Gründen derartige höchst sonderbare Weisungen ergehen lassen? Dass aber solch politische Einmischungen in das künstlerische Leben Wiens etwas anderes sei als offenkundiger, unbestreitbarer Zionismus? Wer hier nicht den jüdischen Vernichtungswillen lebendiger, arischer, fassender Geisteskraft sieht und geradezu wie mit Händen zu greifen vermag, den wollen wir weiterhin einem müßigen Grübeln und Beschwätzen seltsamer, moderner Geistesrichtungen überlassen, und er mag weiterhin unbelehrt und unbelehrbar in Zions Triumphzug mit seinem willfährigen Blöken in der großen Schafherde zur Schlachtbank dahin trippeln. So wäre denn aus dem Gesichtswinkel unseres Entweder-Oder alles gesagt, was wir über den ehrlichen Schwindel einer Geistes- und Kunstrichtung zu sagen haben, die von Zion in die Welt gesetzt wurde, zu dem einzigen, auf allen Gebieten mit gleicher Unentwegtheit und Hartnäckigkeit angestrebten Ziele der Verwirrung, Lähmung, Einschläferung und Ertötung des lebendigen, fassenden Geistes in der Welt. Dass aber in der Bekämpfung des Schrifttums es namentlich die deutsche Sprache selber ist, die ununterbrochen dem Vernichtungswillen und der Verjudung zugemodelt wird, ist begreiflich. Haben wir doch in unserer Sprache für denjenigen, der auf der Worte lebendigen Sinn zu lauschen vermag, das köstlichste, unverlierbarste Mittel zur Verwurzelung im lebensspendenden Mutterboden, und kommt doch gerade die fassende Kraft des deutschen Geistes nirgends herrlicher, nirgends überzeugender zum Ausdruck, als eben in dieser unserer Sprache, sofern sie lebendig und wurzelecht geblieben ist.